1990, was kann schöner sein? 100 Jahre Eintracht, ich liebe mein Verein. Von München bis nach Hamburg, von Stuttgart nach Berlin, werden wir dann feiernd durch die Lande ziehen. Die Amtsgegner von früher sind uns ganz egal, es hallt aus tausend Kehlen, wir holen den Pokal. 1999 wird ein gutes Jahr, die Eintracht, die wird 100 und das ist wunderbar. 1999, was kann schöner sein? 100 Jahre Eintracht, ich liebe mein Verein. Die Arbeit bleibt zu Haus, Probleme sind egal. Wir wollen die Eintracht feiern und nicht das letzte Mal. Gegner 59, scheiße war das schön. Und heute wie auch damals wollen wir Frankfurt siegen sehen. Gegner 59, scheiße war das schön. Und heute, wie auch damals, werden wir Frankfurt siegen sehen! 1999 wird ein gutes Jahr, die Eintracht, die wird 100 und das ist wunderbar. 1999, was kann schöner sein? 100 Jahre Eintracht, ich liebe mein Verein. 1999 wird ein gutes Jahr, die Eintracht, die wird 100. Was kann schön